Und bei jedem vierten Schaf, das drüber springt über den Zaun, muss ich uns weg erzählen, weil der Wolf sie das fangt. Und ich denk wieder nach und ich hab wieder Fragen, die mich wieder mal plagen. Ich würd's dir gern sagen, was ich will, was ich fühl, was ich denk, was ich gern hätt. Doch ich weiß es nicht, es ist Hass, den ich ernte. Ist es Wut, die ich verspür? Ist es die Liebe, die mich verführt? Wer ist es, der mich die ganze Zeit berührt? Ich bekomme keine Luft, fühl mich wie eingeschnürt. Es ist ein Gefühl, das ich hier verbreite. Ein zweites Gefühl, das mir Sorgen bereitet. Kann mir während Zeche geben, ich fühl mich einsam. Rufe Freunde an, doch sie sagen, dass keine Zeit haben. Sitze im Studio Tag und Nächte lang. Ich hab es jetzt erkannt, es ist echt ein Kampf. Die Gefühle umschwirren mich, was ist da los? Diese Scheißsituationen hasse ich so. Und bei jedem vierten Schaf, das drüber springt, muss ich ans Wecker zählen, weil der Wolf sie das fangt. Du weißt das ganz genau, dass wir uns nie wiedersehen. Ich bin kurz davor, dass ich mich nie wieder leh. Nie wieder aufwache, nur von dir träumen. Das drüber springt übern Zaun, muss ich ans Wecker zählen, weil der Wolf sie das fangt. Meine Gedanken kreisen irgendwo herum, ich kann sie nicht mehr kontrollieren, meine Lippen sind vermummt. Sie wollen etwas sagen, doch sie sind nicht im Stand dazu. Und ich schreibe jetzt diesen Text hier mit meinem ganzen Mut. Verdammt verflucht, es ist alles nur ein Spiel. Nur mit einem Unterschied, ich erkenne nicht das Ziel. Soll ich mich drauf einlassen auf diese Reise? Irgendwie berührt es mich auf komische Weise. Ich ertränke meine Sorgen und denke nicht an morgen. Ich könnte schon wieder morden, ich kenne diese Worte. Diese Orte, an denen ich mich jetzt gerade aufhalte. Ich hab mir eigentlich geschworen, dass ich mich da auch raushalte. Aus dem ganzen Soft, der mich die ganze Zeit umschmiert. Doch ich werde involviert und schon ist es passiert, dass ich mich nicht auskenne und nichts kapier. Und bei jedem vierten Schaf, das drüber springt über den Zaun, muss ich ans Wecker zählen, weil der Wolf sie das fangt. Du weißt das ganz genau, dass wir uns nie wiedersehen. Ich bin kurz davor, dass ich mich nie wieder leh. Nie wieder aufwache, nur von dir träumen. Nie wieder aufwachen, nur von dir träumen. so eine